Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labazin. Zusammen mit mir, dem Außenstehenden, spricht das Zeilenende über Brandenburg und das Wahlergebnis. Glück auf! Guten Tag. Schön, dass Sie sich wieder eingefunden haben. Ja. Es war Wahl. Stell dir vor, es ist Wahl und Menschen gehen hin. Ja, also ich weiß langsam nicht mehr, ob das so eine gute Idee ist. Also wir haben jetzt in 3 Landtagswahlen in Folge steigende Wahlbeteiligung gesehen und ich sehe da einen gewissen Zusammenhang zu den Ergebnissen. Also wann wieder preußisches Dreiklassenwahlrecht? Ja, naja. Ob das hilft, weiß man auch nicht. Was man auf jeden Fall sagen kann, es gab jetzt keine überraschenden Direktmandate für irgendwelche Parteien, die jetzt noch irgendwie unter der 5%-Hürde blieben. Das ist richtig. Keine freien Wähler im Landtag von Brandenburg. Und was man dazu sagen muss, Plus, also Volt-Piraten und sonstiges Gesindel, ja. Hat mehr Prozent als die FDP. Ja. Sogar die Tierschutzpartei hat mehr Prozent als die FDP. Ja. Das ist doch, ich würde sagen, das ist eine solide Basis, auf der man aufbauen kann. Ich wiederhole das nochmal. Die Tierschutzpartei, ja, hat mehr Prozent, und zwar mehr als das Doppelte, von der FDP. Das heißt, Menschen wollen lieber Tiere schützen als die FDP. Ja. Als Liberale, als Marktradikale. Mhm. Als Menschen, die Autos in Innenstädten gutheißen. Mhm. Menschen wollen lieber Tiere schützen. Sag mal, kann es sein, dass es kurz vor der Wahl diesen Trump-Aufruf gab, dass da Menschen irgendwie in Springfield, Ohio Hunde und Katzen und alle Haustiere fressen? Und deswegen dann die Leute gedacht haben, nee, lasst mal die Tiere schützen, ist schlauer. Mhm. Und Springfield, Ohio ist ja jetzt nicht so weit weg von Brandenburg. Ja, also ich bin ja sowieso immer wieder erstaunt, was so alles in Brandenburg liegt und was auch nicht in Brandenburg liegt. Also könnte ich mir unter Umständen vorstellen, dass Springfield, Ohio möglicherweise auch in Brandenburg liegt. Also ich meine, Cottbus liegt in Brandenburg. Wer weiß denn sowas? Dann kann auch Springfield, Ohio in Brandenburg liegen. Ja, also vielleicht hatten da tatsächlich Menschen die Motivation. Übrigens, ich bin völlig irritiert. Ich habe, wenn ich jetzt so auf die Zahlen schaue, sehe ich, dass die Zweitstimmen bei der BSW waren und es keine Erststimmen für die BSW gab. Das heißt, die Erststimmen mussten verteilt werden. Das erklärt, warum die Freien Wähler zum Beispiel mal schlappe 70.000 Direktstimmen mehr haben. Ja. Und warum möglicherweise die FDP sogar mehr Direktstimmen, Erststimmen hat als Zweitstimmen. Da hat also jemand gedacht, naja, Wagenknecht finde ich gut, aber irgendwie so Autos in Innenstädte auch super. Ja, genau. Keine Ahnung. Und wie erklärst du mir eigentlich, dass die Tierschutzpartei nur 3.000 Erststimmen hat, aber 30.000 Zweitstimmen. Hatten die keine Kandidaten irgendwo vor Ort? Also gab es vielleicht nur einen einzigen Menschen, der auf diesen Listen stand, aber ansonsten, hä? Das halte ich tatsächlich für sehr plausibel, weil das Problem ist, was kleine Parteien ja normalerweise haben, ist das Personal. Also bei einer kleinen Partei wie im Bündnis Sarah Wagenknecht sieht man das ja besonders deutlich. Die haben nur eine Kandidatin insgesamt. Und die ist halt in Brandenburg nicht wählbar, weil sie da keinen Wohnsitz hat, ne? Deshalb hat man da nur Zweitstimmen, in extremo quasi. Okay, lass uns kurz die Zahlen runterrasseln. Die SPD kommt auf knapp 31%, wenn man aufrundet. Die AfD kommt auf 29%. Die das BSW kommt auf 13,48, also 13,5. Mhm. Die CDU kommt auf 12% und ab dann fliegen alle anderen Parteien aus dem Parlament. Die Grünen mit 4%, die Linken mit knapp 3%, der BVB, also Borussia Dortmund und die Freien Wähler zusammen fliegen mit 2,5% raus. Die Tierschutzpartei mit 2% kommt auch nicht rein. Plus und Co. sind alle unter einem Prozent. Ja. Oder um es kurz zu machen, wir haben quasi Weimarer Verhältnisse, ohne dass wir Weimarer Verhältnisse haben. Und man muss dazu sagen, die Partei hatte wohl scheinbar nur einen Direktkandidaten, aber keine Liste. Das ist durchaus auch möglich, ja. Ja. Also ich bin etwas irritiert, aber gut, damit haben sie nur 222 Stimmen gekriegt und damit kriegen sie noch nicht mal Wahlkampfhilfe. Ja gut, wenn man nur einen Direktkandidaten hat, dann braucht man auch in der Regel keine Wahlkampfhilfe. Na, wer weiß, vielleicht hatten sie zwei, dann hat jeder 111 geholt. Ja. Okay, also was man auf jeden Fall sagen muss, die Ergebnisse sind 32 Sitze für die SPD, 30 für die AfD, BSW kommt auf 14 und 12 für die CDU, haben wir also 44 Sitze für das, was wir mal als demokratische Parteien betrachten. Mit Abstrichen. Also haben wir wieder haben wir bei 88 möglichen Sitzen, 45 nötigen und 44 möglichen mal wieder das Demokraten-Patt, das wir auch schon bei den letzten Landtagswahlen hatten. Und sind damit wirklich bei genau diesen Weimarer Verhältnissen, dass du quasi keine Regierung mehr gegen die KPD und die NSDAP, die heißen jetzt anders, Moment, BSW und AfD hinbekommst. Ja, sag ich ja. Und das nochmal, nur nochmal fürs Protokoll, wir haben nur 4 Parteien im Landtag von Brandenburg. Wir brauchen noch nicht mal eine absolute Zersplitterung des Parteiensystems für den ganzen Spürkes. Wobei, man muss dazu sagen, es war ja, wenn mein Geschichtsverständnis sich noch recht entsinnt, war es so, dass auf der, was war es, die 5. Internationale oder die 4. Internationale, da hat die KPD noch gegen eine Kooperation mit der SPD gestimmt und deswegen gab es diese Probleme, dass die SPD und die KPD nicht zusammen Regierungen bilden konnten in der Weimarer Republik und deswegen die NSDAP überhaupt irgendwie in Machtpositionen hätte kommen können. Ja. Hätten nämlich KPD und SPD, also damals die MSPD übrigen, die dann auch zur SPD wurden und die USPD, die dann zur KPD wurde, hätten die kooperiert, Nein. Hätte es quasi im Parlament eine genügend ausreichende Mehrheit gegeben für vielleicht sogar für einen kommunistischen Kanzler. Also es ist sehr wichtig festzuhalten, dass die USPD nicht in der KPD, also nicht die Vorgängerpartei der KPD war. Es sind viele Abgeordnete in die KPD übergetreten, aber die hat es beide gleichzeitig gegeben. Ja. Schon wichtig. Ja, aber die USPD hat sich dann irgendwann aufgelöst. Also, ja, aber lass es mich so formulieren. Wesentlichen Anteil daran, dass Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gestorben sind, hatte unter anderem ein sogenannter Reichswehrminister Noske, der von der SPD kommt, der gerne auf Kommunisten hat schießen lassen. Ich kann jetzt irgendwie verstehen, dass das koalitionstechnisch nicht so einfach ist. Naja gut, das Ganze hat sich ja bis 1932 gehalten und ich glaube, auf der nächsten Internationale haben dann auch die Kommunisten eingesehen, gut, wir könnten ja mit SPD kooperieren. Für Deutschland war es dann nur zu spät. Ja, wie gesagt, da gab es auch die Sondersituation. Da gab es dann schon kein Parlament mehr, das man irgendwie zur Kooperation bringen konnte. Da gab es halt die Sondersituation, dass Sozialdemokratinnen und Demokraten auf Kommunistinnen und Kommunisten vorher geschossen haben. Das ist ja auch deutscher Weg und so. Ja, aber was sagt denn die 17. Internationale? Da dürfen die Kommunisten, die Stalin-Kommunisten von der BSW jetzt eigentlich mit den Sozialdemokraten kooperieren? Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, also weil das wäre die einzig stabile Regierung. Also SPD zusammen mit BSW ergibt als einziges im Zweierbündnis eine stabile Regierung. Ich mit Mehrheit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und weißt du, was das Interessante ist? Das wäre der Lackmustest für die BSW, weil zum ersten Mal müssen sie im Zweifel offenbaren, wie eng sie an ihren Prinzipien hängen. Weil tatsächlich die BSW könnte ja, wenn sie jetzt wirklich ihre Maximalforderungen durchziehen, und das machen ja Linke sehr gerne, wenn sie unbedingt drauf beharren, könnte man ja sagen, okay, wir zwingen die SPD im Landtag, also wir koalieren nur mit der SPD im Landtag, wenn die SPD im Bund, was natürlich völliger Humumpitz ist, auf Waffenlieferungen verzichtet in Zukunft, was Quark ist, was nicht funktionieren kann. Mhm. Aber das ist ja die Maximalforderung, die das BSW hat. Und von der müssten sie abrücken. Und nur so ein bisschen Waffen liefern funktioniert nicht, weil es gibt bei den knallharten Ultralinken ja immer nur dieses Schwarz oder Weiß, also ganz oder gar nicht. Das ist so dieses Anti-Spee-Ding. Also du wirst nicht irgendwie, also Marusha ist definitiv schlecht für Anti-Spee, Anti-Speziesisten. Weil Marusha ist mal Veganerin, mal Vegetarierin, aber hin und wieder isst sie auch ein Huhn. Wie sie mal so schön sagte, die alte Merkel-Wählerin. Da müsste man mal irgendwann demnächst ein Interview mit ihr führen und fragen, ob sie auch Friedrich Merz unterstützt. Ich könnte mir das vorstellen, dass wenn die einen schlechten Trip fährt, dass sie sicherlich auch Friedrich Merz unterstützt. Ja, na auf alle Fälle, ja, was sagst du denn zu einer SPD-BSW-Koalition? Was ja im Grunde nichts anderes wäre als die Fortführung von Rot-Rot, die es ja auch schon in solchen Bundesländern gab. Mhm. Also Brandenburg ist ja Brandenburg ist ja bekannt für Wölfe und für sozialdemokratische Ministerpräsidenten. Sozialdemokratische Ministerpräsidenten, denen man, glaube ich, immer noch nachsagen darf, dass sie möglicherweise für die Stasi gearbeitet haben. Also von daher wäre der Weg gar nicht so ungewöhnlich für Brandenburg. Oh, okay. Ich bin mir ja, die Frage ist halt wirklich, wie kriegst du BSW in dieses Bündnis rein, ohne dass die SPD in Berlin, also die Bundes-SPD, quasi irgendwas tun muss oder worauf irgendwas verzichten muss. Weil wie gesagt, dieses ganze Antikriegsgeschiesel mit, wir müssen wieder Gas akzeptieren und wir müssen den Gashahn von Putin wieder aufdrehen, was ja nicht geht, weil ja, da kommt ja kein Gas und ist ja auch geplatzt, die Leitung an einigen Stellen. Und dieses, ja, wir dürfen keine Waffen mehr liefern, darauf wird sich ja definitiv der Bund nicht einlassen. Da kann die SPD im Bund sich auch nochmal so querstellen. Ja. Da würde dann die Koalition platzen, wenn die SPD sagen würde, nee, wir liefern nicht mehr. Da kannst du die Koalition aber dann sowas von einsalzen. Ja, man kann sich ja immer auf den Standpunkt stellen, dass Bundespolitik und dass Landespolitik nur sehr begrenzten Einfluss auf Bundespolitik hat. Vielleicht schafft das BSW ja quasi so einen Koalitionsvertrag einfach so am Rand vorbei, an der Sarah vorbei zu verhandeln, was ist so, keine Ahnung, was isst man in Brandenburg? Das muss ja keine Pizza-Connection sein. Sandkuchen? Sandkuchen. Das liegt nicht am Meer. Ja und? Es gibt ja auch Sand jenseits vom Meer. Ja, meinst du in der Seenlandschaft dort? Naja, nein, es gibt ja auch, also an der Sahara ist nicht viel Meer innen drin, oder ist trotzdem sehr viel Sand. Ach, du meinst, weil es da zu trocken ist schon? Naja, so trocken ist jetzt Brandenburg auch nicht. Also Brandenburg in meiner Vorstellung ist so eine Sandheide. Na, es gibt da noch keine Wüste. Nee. Die Sandheide ist die aus Schleswig-Holstein gewesen. Aber ist es nicht die Mark Brandenburg, wo der gute Mellers, Theodor Storm oder so, durchwandert mit ganz viel Sand? Ja, komm mit deinen bürgerlichen Anekdoten. Rede mit dem Arbeiterkind über bürgerliche Anekdoten. Ja, du wolltest. Was wolltest kommt als nächstes? Theodor Fontane? Ja, warum nicht? Oder keine Ahnung, Max Hebel? Wenn du magst. Du hast auch studiert, jetzt red dich nicht raus. Ja, aber nicht so ein Quatsch. Du hast was? Sozialwissenschaften? Ja. Und der spricht von Quatsch. Und warum soll ich da Max Hebel kennen? So, also. Du kannst ja gerne als Abschluss nachher dein Lieblingsgedicht von Max Hebel zitieren. Nein. Was ich übrigens zu dieser ganzen Nummer überhaupt nicht akzeptiere aktuell. Ja. Ist dieses, ja, die neue Partei, BSW, hat das aus dem Stand geschafft. Das ist so ein Bullshit, das kotzt einen so dermaßen an. Weil es ist ja nicht so, dass die BSW jetzt eine Riesenpartei ist und schon richtig große, tiefe Parteistrukturen hat. Das ist richtig, weil da wird ja kaum einer reingelassen. Aber was man ja nicht vergessen darf, ist, viele Abgeordnete, viele Mitglieder von BSW sind ja Fahnenflüchtige von der Linken. Mhm. Und die haben ihre Mandate mitgenommen und auch ihre Strukturen natürlich mitgenommen. Die haben ihr Wahlkampfbüro, Abgeordnetenbüro quasi zum Wahlkampfbüro umgemünzt später, wie es halt Abgeordnete immer machen bei Wahlen, dass sie quasi jetzt, wo sie Abgeordneter sind und den Scheißposten behalten wollen, natürlich kämpfen. Mhm. Heißt, die BSW holt oft die Stimmen, die davor die Linken hatte, weil der Abgeordnete vor Ort natürlich trotz allem da war und trotz allem da geworben hat. Möglicherweise nicht als Direktkandidat, aber zumindest mit Zweitstimmen sieht man es ja. Ja. Und entsprechend kannst du davon ausgehen, dass, ja, dieses aus dem Stand völliger Bullshit ist. Natürlich ist das völliger Bullshit. Also ich meine, letzten Endes ist das, was das BSW ist, auch, also es ist ja nicht nur personell, es ist auch für die Klientel, es ist die politische Klientel, die das BSW abholt, die ist ja auch, da ist die letzten Jahre dann halt immer der linke Bus vorbeigefahren und hat die Leute mitgenommen. Genau, aber jetzt erklär mir mal, wieso die Journalisten das alle aus dem Stand hat die neue Partei BSW so viel Prozent geholt. Erklär mir das bitte. Ich könnte mal bei der AfD nachfragen, die haben, glaube ich, so einen Sprechzettel zu Systemmedien oder sowas. Na, ohne Scheiß. Das, was ist das für ein Bullshit? Vor allem, das Schlimme ist ja, es erzählen alle. Naja, es geht ja niemand hin und sagt, ey Leute, übrigens, was die da beim ZDF und bei der ARD erzählen, ist Quark, weil Leute, solche Wahlkampfstrukturen entstehen natürlich durch Abgeordnetenbüros und ja klar, also wie, aber mach's dir doch mal ganz leicht und denk mal so drüber nach, welche Journalisten sowas erzählen und dann schau dir vielleicht mal an, wo die geboren worden sind und wo die ihre ersten beruflichen Gehversuche gemacht haben, wo die vielleicht heute auch noch wohnen. Also für eine aus der westdeutschen Perspektive ist die BSW halt auch eine neue Partei. Also tatsächlich. Ja, Moment, sie ist ja durchaus neu, das ist ja durchaus richtig. Ja, und aus einer westdeutschen Perspektive sieht das schon aus wie aus dem Stand. Hä? Nein, wenn du jetzt davon ausgehen würdest, wir erinnern uns mal ganz dunkel zurück an die WASG. Ja. Die WASG rekrutierte sich zu einem Teil aus Leuten, die aus welcher Partei stammten? Richtig, aus der SPD. Ja, aber die WASG war ja nie eine ernstzunehmende politische Partei. Ja, Moment. Wenn du jetzt aber siehst, wie viele Leute aus der SPD ausgetreten sind, um die WASG zu gründen, und wie viele davon wirklich prominente Personen waren und vor Ort bekannte Personen, dann merkst du, das war ein Bruchteil. Die Partei rekrutierte sich vor allem aus den Montagsdemos gegen Hartz IV. Mhm. Ja? Ja. Das war das, was die BSW allerdings nicht hatte. Die BSW rekrutiert sich vor allem aus Abgeordneten, die davor bei der Linken waren oder im Zweifel bei der SPD. Ja, aber dann müsste das man... Das heißt, da bestehen schon Strukturen hoch 10. Ja, aber dann müsste man sich ja mehr mit dem Osten-TM beschäftigen als mit den Zahlen, die hinter dem Kürzel BSW stecken. Dann müsste man sich ja die Kontinuitäten anschauen. Dafür müsste man aktiv hinschauen. Und das fällt Menschen mit westdeutscher Sozialisation ja häufig sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie in Frankfurt sitzt beispielsweise. Dann ist das mit dem Hingucken in Brandenburg nicht so leicht. Plus, man darf nicht vergessen, die Betonstalinisten im Westen stammen ja aus dem Westen. Das sowieso. Das ist eine Saarbrücker, das ist eine Saarland-Connection. Das ist der NRW-Landesverband der Linken ursprünglich gewesen, vor allen Dingen. Oskar Lafontaine ist ja jetzt nicht von Haus aus ein Betonstalinist gewesen, Sarah Wagenknecht schon. Ja, ja, aber Sarah sitzt ja auch im Saarland. Ja, aber die stammt aus dem Landesverband NRW. Ach so. Die ist erst ins Saarland gezogen, als sie mit Oskar angebandelt hat. Ja, ja, aber da sitzt sie jetzt, das meine ich ja damit. Also, ja, ja, ja, aber trotzdem, das ist ein NRW-Projekt. Echt, die Sarah ist... Ich glaube, die gehört auch... Ich hatte immer gedacht, Sarah ist fahnenflüchtig nach Bayern gegangen. Aber die gehört, glaube ich, sie hat, glaube ich, tatsächlich auch bis zuletzt dem Landesverband NRW angehört. Aber, ja. Ja, Fakt ist auf alle Fälle, was glaubst du, was es für eine Koalition wird? Glaubst du, die SPD und die BSW machen's? Es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Und, also wie gesagt, wir hatten in Brandenburg Ministerpräsidenten mit durchaus hinterfragbaren Kontakten zur Stasi. Wir hatten Ministerpräsidenten, die Vorsitzender von irgendwelchen deutsch-russischen Freundschaftsvereinen geblieben sind, auch als der Russe die Krim annektiert hatte. Also ich sehe jetzt nicht, dass auf der Russlandfreundlichkeitsskala was gegen eine Koalition von SPD und BSW spricht, und das ist ja irgendwie das Wichtigste für die BSW erstmal. Und du glaubst, die BSW wird akzeptieren, dass die Bundes-SPD weiterhin Waffen in die Ukraine liefert, weiterhin das Gas nicht wieder anstellt? Ja, also es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Also das ist, da haben sie ja gar keine Einflussmöglichkeit drauf. Okay. Ja, aber das ist doch für Sie etwas, wo Sie quasi sagen können, ja, nee, aber wir treten in keine Koalition ein. War das nicht so, dass Sarah Sahara gesagt hat, sie tritt in keine Koalition ein, die nicht das und das zumindest unterschreibt und mitmacht? Und naja, aber du musst das mal so sehen. Wenn tatsächlich wir eine Kontinuität zwischen der Linken und dem BSW haben, dann gibt es ja, dann ist ja da Personal, das durchaus politisch mitgestalten möchte, aktiv und vor Ort und sich nicht auf Maximalforderungen, die absolut unrealistisch ist, zurückzieht, wie das Sarah Wagenknecht ja tut. Also Sarah Wagenknecht interessiert sich ja nicht für Politik, die interessiert sich für Erpressung. Okay. Ich frage übrigens noch mal eine andere Frage. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, wenn ich mich recht entsinne, war ja die SPD rot. Ja, früher mal. Und die Linken werden immer so als violett-rot oder pink-rot dargestellt. Ja, ne? Dunkelrot früher auch schon mal. Ist die Farbgebung rot-braun für die BSW tatsächlich korrekt? Ich glaube, es hat sich noch nicht durchgesetzt. Man experimentiert gerne auch mal mit Magenta, aber ich warte eigentlich nur darauf, dass die Telekom da mal gegen klagt. Ja, deswegen frage ich, weil die BSW hat ja durchaus so leichte Ausländer-Raus-Tendenzen auch? Leichte. Zumindest, die, wollen sie die nicht im Sozialstaat drin haben, weil das Boot ist ja schon voll im Sozialstaat und man kann ja viel mehr soziale Wohltaten ausgeben an Deutsche, wenn der Ausländer nichts kriegt. Dann hat man viel mehr für den Deutschen. Mhm. Ja. Ja, man könnte auch die Reichen essen, dann hätte man mehr für alle. Ja, gut, zum Thema Reiche können wir mal fast eine eigene Folge machen, wenn wir darüber reden wollen. Reiche essen. Nee, ich schmunzel zurzeit, es gibt doch jetzt zurzeit dieses, ja, wir müssen wieder mehr Subventionen irgendwo reinstecken und wir müssen ja mehr Subventionen und wir müssen ja mehr investieren. Ich bin durchaus dafür, dass man die Schuldenbremse aufweicht oder auflöst und mehr investiert in Infrastruktur und. Aber weißt du, was ich am meisten irgendwie dabei noch gerne hätte? Mehr. Wenn wir es schaffen, ja, aus diesem Bruttoinlandsprodukt, das wir dadurch schaffen, vielleicht auch nachhaltiges Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften und nicht dafür sorgen, dass wir jetzt Geld in Reiche stecken, weil wenn du Subventionen machst, ja, hast du natürlich immer den Effekt, wir erinnern uns an diese wunderbare Abwrackprämie, bei der Wohlhabende und Reiche sich gerne das Auto ersetzt haben. Mhm. und das zum Spartarif. Mhm. Oder wir erinnern uns an das, was die FDP ja dann so kritisiert hat, an dieses Solarfördergesetz, das Wohlhabenden die Solarpaneele aufs Dach gezaubert hat. Mhm. Woraufhin man gesagt hat, ja, warte, da fördern wir ja nur Reiche. Naja, wir fördern erstmal Leute, die es überhaupt sich leisten können, logisch. Aber wenn die ganzen Reichen da mal durch sind, dann kommen auch die anderen irgendwann in den Genuss. Man müsste es einfach nur durchfördern, weil die Reichen kommen irgendwann einfach nicht mehr, weil sie sagen, ah, warte mal, ich habe gar keine 20 Häuser, ich habe nur 10, blöd. Ich kann die anderen 10 gar nicht mehr fördern, weil ich habe die gar nicht. Mhm. Du erinnerst dich. Mhm. Natürlich gehen Subventionen immer in die Tasche von Menschen, die sich den Rest davon leisten können. Wir erinnern uns an diese bescheuerte Kommunalförderungsgesetzgebung. Der Bund schießt etwas zu, wenn du die Hälfte dir selber leisten kannst. Mhm. Ja, wenn du dir die Hälfte aber schon nicht leisten kannst, kann der Bund die andere Hälfte gar nicht zuschießen. Ja. Deshalb bin und ich für das, was der Bund zuschießt, könntest du dir vielleicht schon die Hälfte leisten. Ja. Aber ja. Ich bin ja durchaus für hälftige Finanzierung. Ich bin ja auch für die Abwrackprämie, aber mit dem anderen Modell. Ein Reicher bekommt die Abwrackprämie, ein Reicher wird gegessen. Ein Reicher die Abwrackprämie, einer wird gegessen. Ja, nee, für mich die spannende Geschichte ist wirklich, wenn du dir anschaust, wie die Staatsverschuldung hochgeht, könntest du dir mal anschauen, wie die Vermögen von Wohlhabenden hochgehen gleichzeitig. Klar, wenn der Staat in irgendwas investiert, zahlt er das an Unternehmen in der Regel. Mhm. Und Unternehmen zahlen dann Dividenden. Mhm. Und Dividenden bekommen dann die Menschen, die in diese Unternehmen investiert haben. Mhm. So, die sammeln das Geld nur auf ihren Konten. Mhm. In der Regel. Und genau da liegt der Hund begraben. Das Geld ist nicht, wir sind ja gar nicht so extrem verschuldet. Wir haben das Geld nur falsch verteilt. Es liegt irgendwo auf irgendwelchen Konten rum und liegt da rum. Mhm. Und das haben die Menschen ja einfach nur bekommen, weil sie irgendwo irgendwelches Geld schon liegen hatten. Das ist ja der Witz daran. Und dass vor allen Dingen Mama und Papa das Geld früher mal hatten. Das Problem ist nämlich, was du verkennst, ist, wenn du Reiche isst, dann vererben die das Geld ja nur. Ja, nein. Wir fangen ja mit den jungen Reichen an. Ja, aber wer soll dann auf Sylt singen? Ich habe gehört heute in den Nachrichten, dass man da jetzt auf AfD-Parteitagen spontane Chöre bildet, um das zu ersetzen. Ja, ich habe das schon mitbekommen. Ja, warum stellst du mir dann die Frage? Aber ich habe mal eine andere Frage. Ja. Was wurde eigentlich aus den Menschen, die da auf Sylt gesungen haben und danach ihren Job verloren haben? Sind die schon in Parteistrukturen der AfD aufgegangen? Sind die schon bei irgendwelchen anderen Werbeagenturen wieder teuer eingestellt? Hat man die vielleicht, keine Ahnung, bei irgendwelchen Magazinen, die Nancy Faeser kurzzeitig verboten hat, als Marketing-Leute eingestellt worden? Ich weiß es nicht. Das könnte mal ein investigatives Journalistinwesen vielleicht rausfinden. Ja, ich meine, weißt du, ich will ja nicht sippenhaft und Dauerstrafe für diese Menschen, aber es ist schon halt makaber, dass Menschen für einen Pfandzettel über einen Euro ihren Job verlieren und danach lange nichts finden, weil ja, gibt halt einfach auch nicht genügend Stellen in manchen Bereichen, wenn du wegen sowas gegangen wurdest. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du irgendeinen Fuzzi, der für einen Arsch voll Geld gearbeitet hat, dann sich als Nazi entpuppt hat oder einfach als Nazi-Sänger oder als rechtsradikaler Sänger oder wie man die Menschen auch nennen darf. Ich habe ja da noch keinen Prozess jetzt gesehen, wie man die jetzt nennen darf. Man muss ja bei Rechten immer warten, bis sie durchgefochten haben, dass man sie so nennen darf. Das ist ja immer das Schlimme. Ich würde immer bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgehen, dass sie ein Nazi sind. Und dann sollen sie erstmal beweisen, dass sie keine sind. Gut, also Fakt ist auf alle Fälle, diese Menschen haben die haben das Problem eben nicht, dass sie danach nicht sofort wieder einen Job finden. Davon ist auszugehen. Eben. Und deswegen ist es so witzig, dass alle so happy waren, dass man die Leute aus ihren Jobs geprügelt hat. Ja, gut, dann hat man noch rausgefunden, dass da so eine Influencerin da eine von angestellt hatte, wo du denkst, ja, gut, vielleicht hätte die das echt schon vorher merken können, dass die irgendwie eine rechte Troller bei sich beheimatet hat. Naja, gut. Man könnte jetzt auch andere Vermutungen anstellen, aber die sind dann wahrscheinlich justiziabel. Gut, dann machen wir das lieber nicht. Wir stellen noch ganz kurz fest, dass bei der Landtagswahl mehr Direktmandate an die AfD als an die SPD gegangen sind. Mhm. Obwohl es mehr Erststimmen für die SPD als für die AfD gab. Mhm. Das heißt, dass die Wahlkreiszuschnitte in Brandenburg sind wohl doch eher suboptimal. Naja, du kannst einen Wahlkreis halt nicht beliebig groß ziehen und in Potsdam wohnen halt sehr konzentriert sehr viele Menschen und im Rest von Brandenburg sehr konzentriert sehr wenig Menschen. Ja, und man darf nicht vergessen, es gibt immerhin 50.000 Leute, die der CDU die Erststimme gegeben haben, aber nicht die Zweitstimme. Aber da könnten dann auch wiederum 50.000 von BSW dabei sein. Davon ist auszugehen. Gut, ich verabschiede mich mit dem Hinweis, dass die Tierschutzpartei mehr als doppelt so viele Stimmen hatte wie die FDP. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.